Erster das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai, und sagte, Zweiter, steh auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und sprich gegen sie, denn ihre Schlechtigkeit ist zu mir gekommen. 3. Aber Jona stand auf, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Als er nach Jaffo hinuntergegangen war und ein Schiff fand, das nach Tarsis fuhr, bezahlte er die Fahrt und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und zu dem Herrn zu entkommen. 4. Aber der Herr schickte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. 5. Die Seeleute bekamen große Angst und jeder rief zu seinem Gott. Sie warfen die Gegenstände, die im Schiff waren, ins Meer, um es leichter zu machen. Jona aber war in den untersten Teil des Schiffes gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. 6. Da ging der Kapitän zu ihm und sagte, wie kannst du schlafen? Steh auf und ruf deinen Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott an uns, damit wir nicht sterben. 7. Sie sagten zueinander, lasst uns Lose werfen, damit wir erfahren, wessen Schuld dieses Unglück verursacht hat. Als sie die Lose warfen, fiel das Los auf Jona. 8. Sie fragten ihn, sag uns, wessen Schuld dieses Unglück verursacht hat. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Wo ist deine Heimat und zu welchem Volk gehörst du? 9. Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der das Meer und das Land gemacht hat. 10. Die Männer bekamen große Angst und sagten zu ihm, was hast du getan? Sie wussten nämlich, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. 11. Dann fragten sie ihn, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer ruhig wird und uns nicht länger bedroht, denn das Meer wurde immer stürmischer. 12. Er sagte zu ihnen, nehmt mich und wirft mich ins Meer, dann wird das Meer ruhig werden und euch nicht länger bedrohen. Denn ich weiß, dass dieser große Sturm wegen mir über euch gekommen ist. 13. Die Männer versuchten hart, das Schiff zurück zum Land zu bringen, aber es gelang ihnen nicht, denn das Meer wurde immer stürmischer gegen sie. 14. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach, Herr, lass uns nicht sterben wegen des Lebens dieses Mannes und mach uns nicht verantwortlich für unschuldiges Blut. Denn du, Herr, hast getan, was du wolltest. 15. Danach nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, da wurde das Meer ruhig. Die Männer aber bekamen große Angst vor dem Herrn, brachten ihm ein Opfer dar und machten Versprechen. 16. Der Text für diesen Vers ist in der Quelle nicht verfügbar.